Dennoch jung und fast grenzenlos schien, erklang eines Kuckucks Gesang. Da sah man die anderen durchs Fleckenlicht ziehen, geräuschlos mit federndem Gang. In Grün und in Gold und mit rostbraunen Sprenkeln, mal nirgends, mal hier und mal morgen. Mit Raubvogelaugen und samtenen Schenkeln und immer im Zwielicht verborgen. Sieht man sie stehen in unirdisch leuchtendem Glanz. Dann sieht man sie springend und schwebend vergehen in Spinnweben schläfrigem Tanz. Und immer schwingt in diesem Chor auch ein Raunen, gemeinsam so machtvoll gewoben in uraltem Wissen und kindlichem Staunen, das Wesen der Erde zu loben. Keine Macht kann sie bannen im eigenen Reich, und sie dringen in Felsspalte, Höhle und Nest. Ein Gelächter klingt kaltem Sternenlicht gleich, und sie kommen, um ihr nächtliches Rauschen zu halten. Wie immer grün Jungen und unendlich Alten, das Nachtvolk die Zwielicht gestalten. Vielleicht, dass dich hier nichts mehr hält, weshalb du dich gern offenbarst. Nimm dich nur in Acht, wenn ihr Licht auf dich fällt, dann weißt du nicht mehr, wer du warst. Gesang tief verwurzelt in uralter Kunde und tänze wie Wind in den Farnen. Man sieht sie erstrahlen in dunkelste Stunde und einsame Wanderer umgarnen. Keine Macht kann sie bannen im eigenen Reich, und sie dringen in Felsspalte, Höhle und Nest. Ein Gelächter klingt kaltem Sternenlicht gleich, und sie kommen, um ihr nächtliches rauschendes Fest abzuhalten. Die immergrün Jungen und unendlich Altern, das Nachtvolk die Zwielicht gestalten. Der Mond in die Baumwipfel senkt, dann schließen die Pforten sich bald. Wenn rötlicher Farn schon den Morgentau trinkt, verblassen die Wesen im Wald. Dann wünschst du dir, sie hätten dich doch gefunden, solange ihre Feuer noch brennen. Und bliebest du auch 100 Jahre verschwunden, und niemand mehr würde dich kennen. Du wünschst dir, sie hätten dich lieber gefunden, solange ihre Feuer noch brennen. Und bliebest du auch 100 Jahre verschwunden, und niemand mehr würde dich kennen.